Großdeutschland feierte den 50. Geburtstag des Führers. Das Reich und die Reichshauptstadt schmückten sich festlich für den Feiertag der Nation. Den ersten Geburtstagsgruß brachte die Leibstandarte Adolf Hitler mit einem Ständchen im Vorgarten der alten Reichskanzlei. Der päpstliche Nuntius Monsignore Orsenigo überbrachte die Geburtstagsglückwünsche des diplomatischen Korps. Reichsprotektor Freiherr von Neurath und Staatspräsident Dr. Hacha. Der slowakische Ministerpräsident Dr. Tiso. Unterdessen nahmen seit dem frühen Morgen die Truppen der einzelnen Wehrmachtsteile Aufstellung zur großen Parade. Wer kann ermessen, wie viel Arbeit und Proben notwendig waren, dem Führer und dem deutschen Volk diese Parade vorzuführen? Eine Parade, die Ausdruck der geballten Kraft der deutschen Wehrmacht sein sollte, die Zeugnis ablegen sollte von der Disziplin, der Haltung und dem Können der Truppe, alles gipfelnd in einen kurzen Augenblick des Vorbeimarsches am Führer. Thank you. Der Führer verlässt die Reichskanzlei und fährt an seinen Soldaten vorbei zum Paradeplatz. Bereits in der Nacht hatte der Anmarsch der verschiedenen Formationen begonnen. Um 4 Uhr morgens hatten sie die Ablaufpunkte erreicht. Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands. Aus Gera die 2. leichte Division, aus Hamburg die 20. Division, die 23. aus Potsdam und aus Weimar die 1. Panzerdivision. Dazu Marine- und Luftwaffeneinheiten. Alle Truppen in einer Marschkolonne vereinigt, würde eine Marschsäule von rund 100 Kilometern ergeben. Des Dritten Reiches. 4,5 Stunden lang ziehen die Formationen aller Waffengattungen an ihrem obersten Befehlshaber vorüber. Der Präsentiermarsch erklingt. Umrauscht vom Jubel der Massen fährt der Führer im Wagen stehend an der Front des Ehrenbataillons entlang. Der Führer betritt den kleinen Pavillon am Fuß der Tribüne. Es ist 11 Uhr. Staffeln der Luftwaffenlehrdivision leiten die Parade ein. Als erstes marschiert das Fahnenbataillon mit den Fahnen und Standarten der Regimenter vorbei. Von der Infanterie das Regiment Großdeutschland, das alte Berliner Wachregiment. Thank you. Die Heeresunteroffizierschule Potsdam, das Lehrinfanterieregiment, ein besonders zusammengestelltes Regiment der Luftwaffe und ein kombiniertes Regiment der Kriegsmarine. Deutschlands jüngste Waffengattung, die Fallschirmjäger. Flakscheinwerfer. Horchgeräte der Flugabwehr. Flak-Artillerie fährt vorüber. Die Nebel-, Lehr- und Versuchsabteilung. Es folgen Panzer und die Fahrzeuge einer motorisierten Infanteriedivision. Spanische General Moscardó, der heldenmütige Verteidiger des Alcázar. Die Paradepost der Kavallerie ertönt. Das Trompeterkorps nimmt gegenüber der Tribüne Aufstellung. Reitet die Kavallerie Lehr- und Versuchsabteilung an der Tribüne vorüber. Und Unter den Klängen des Erzherzog Albrecht-Marsches fährt eine belastete Panzerabteilung der 2. leichten Division vorüber. Es folgen die Pioniere des Pionier-Lehrbataillons 1, die Panzerabwehr-Lehrabteilung, Artillerie, Pionier-Brückengerät, die schwere Artillerie, die italienischen Generäle Pariani und Russo. Das Fahnenbataillon, das während der Parade gegenüber der Tribüne Aufstellung genommen hatte, marschiert nun auf den Führer zu und senkt die Fahnen, um den Führer zu grüßen. Die Musik bei den Paraden, Aufmärschen und Festtagen des Dritten Reiches entsprach einem festumrissenen Zeremoniell. Wie in der alten kaiserlichen Armee spielten die Ehrenformationen der Wehrmacht den alten preußischen Präsentiermarsch. Nur die Bayern machten eine Ausnahme. Sie spielten einen alten Fahnenmarsch aus dem Jahre 1822, den bayerischen Präsentiermarsch. Eine Besonderheit war der Badenweiler. Er war die Ankunftsfanfare für den Führer und durfte nur auf besonderen Befehl gespielt werden. Bei den Paraden erklangen die alten preußischen Defiliermärsche. Doch zu den alten Märschen wie Preußens Gloria waren neue hinzugekommen, wie Recklings Revue-Marsch und der Regimentsgruß des Schweizer Musikdirektors Steinbeck. Hören Sie nun in historischen Aufnahmen den bayerischen Präsentiermarsch, den Badenweiler Marsch, Preußens Gloria, den Revue-Marsch und den Regimentsgruß.